den großen Not, der kleine Tod, der jedem von uns droht. Der kleine Tod, er kommt zum Abendbrot. Der kleine Tod, er kommt mit Atemnot. Ich rauche wie ein Schlot. Der kleine Tod, der ist uns nicht kommod. Der kleine Tod, der macht uns mausetot. Der kleine Tod kommt wie ne Ladung Schrot. Der kleine Tod sticht wie ins Gummiboot. Ich rauche wie ein Schlot. Ich rauche wie ein Schlot. Ich rauche wie ein Schlot.